reich dem Glück die Hände, lass es nie mehr fort von dir. Schenk mich fest für immer bei dir ein. Für jeden kommt die Stunde, wo ihn die Sonne lacht und wo Fortuna endlich mal winke, winke macht. An einem Tag im Frühling kommt das Glück an deine Tür und den schönsten Traum erfüllt es dir. An einem